vor deiner Wohnung hast du dich täglich lauthals beklagt. Und nach dem letzten Besuch deiner Mutter hast du nur halbherzig Tschüss gesagt. Kompromisslos an die Schranken! Denn die Schranken!